Andacht vom 18.08.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten mit Reinhard und Daniel. Heute beantworten wir Fragen von euch. Manche Fragen sind biblische Fragen, andere sind Fragen an mich und meine Ansicht. Ihr seid alle frei, eine andere Meinung zu haben. Wenn die Bibel etwas nicht vollkommen klar sagt und sie macht zu vielem keine deutliche Aussage, müssen wir lernen, unserem Gewissen zu folgen. Leute, lernt Jesus zu folgen. Erste Frage: Darf ein Christ Waffen tragen? Ist es eine Sünde, wenn man jemanden tötet, um sich selbst zu verteidigen? Antwort: Ich bin mir nicht sicher, ob es darüber in der Bibel eine klare Aussage gibt. Viele Christen sind der Meinung, dass sie natürlich Waffen besitzen und tragen dürfen, um sich selbst zu verteidigen. In Amerika haben fast alle Menschen Waffen. Und Debbie, meine Frau, war früher in der Army. Sie bat mich damals, ihr eine Pistole zu kaufen, was ich auch tat. Es gibt Argumente dafür und dagegen. Ich persönlich möchte niemanden töten, aber ich denke, es ist keine Sünde, wenn du dein Leben verteidigst und dabei jemanden tötest. Du musst so handeln, wie es für dein Gewissen richtig ist. Dennoch denke ich, es ist etwas anderes, in Verfolgung zu sterben oder einfach von irgendwelchen Menschen bedroht zu werden. In der Verfolgung werden wir unsere Verfolger nicht töten, denn für Christen ist es normal, für unseren Jesus zu sterben. Nächste Frage: Wenn jemand an einem prophetischen Wort bezüglich seiner Heilung festhält, wie hängt das mit Schulden zusammen? Antwort: Das ist eine Frage, die viele Menschen bewegt. Ich denke, dass die Ursache für eine Krankheit immer tiefer liegt als nur die Symptome. Eins ist, zu glauben zu beginnen für Heilung. Das andere aber ist, dass wir immer auch aufgefordert sind, unser Leben zu ändern. Wenn zum Beispiel Bitterkeit meine Krankheit ausgelöst hat und mein nehmender Glaube das Wunder ergreift, wird diese Krankheit ein immer wiederkehrendes Problem sein, wenn ich die Bitterkeit nicht loslasse. Und das wird irgendwann meinen Glauben zerstören. Du musst also erst herausfinden, wo du dumme Entscheidungen getroffen hast und warum du Schulden hast. Die Bibel sagt deutlich, dass derjenige, der ausleiht, der Sklave dessen ist, bei dem er leiht. Du bist also der Sklave von jemandem. Mein Rat ist, schau, dass du mit diesem Bereich deines Lebens klarkommst. Versorgung ist grundsätzlich ein Versprechen, das der Vater im Himmel dir gibt. In Matthäus 6 und in 2. Korinther 8 und 9 findest du, wie Jesus für Menschen ganz natürlich sorgt. Nächste Frage: Ich habe Schwierigkeiten, die Vaterliebe Gottes zu spüren. Antwort: Wenn du Schwierigkeiten mit Gott als Vater hast, hast du vermutlich eine ziemlich zerstörte Beziehung zu deinem leiblichen Vater. Mein erster Rat ist, lerne mit dem, was dir zugestoßen ist, umzugehen. Vergib aus deinem ganzen Herzen. Lass die Vergangenheit ruhen und schließ die Tür dazu. Dann meditiere Bibelverse, die davon sprechen, wie gut der Vater im Himmel ist. Erstens, du findest Bibelstellen, die beschreiben, wie gut der göttliche Vater ist. Denke darüber nach, wie Jesus die Menschen behandelte. Und denke daran, dass Jesus den Vater repräsentierte. Zweitens, handle im Glauben. Deine Gefühle haben mit deinem Herzen zu tun. Der Glaube ist im Herzen. Du musst also dem Vater dafür danken, dass er dich so unendlich liebt. Aber Reinhard, bin ich nicht ein Heuchler, wenn ich das doch gar nicht fühle? Du dankst nicht für deine Gefühle, sondern für die Wahrheit, die in der Bibel steht. Wenn du also lernst zu meditieren und zu danken und dein Herz von der Wahrheit zu überzeugen, werden deine Gefühle folgen. Wir sind verantwortlich für unsere Gefühle, denn unsere Gefühle sind in unserem Herzen und wir tragen die Verantwortung für unser Herz. Lerne also, in dein Herz zu gehen. In ein paar Wochen wird mein Buch über das Herz erscheinen. Das ist sehr kraftvoll. Nächste Frage. Was muss ich tun, wenn ich in Sünde lebe? Antwort. Das ist eine sehr wichtige Frage. Lebe nicht weiter in der Sünde, sie wird dein Leben zerstören. Die Bibel spricht davon, wie zerstörerisch Sünde ist. Sünde schenkt vorübergehende Freude, sagt die Bibel, aber am Ende bringt sie den Tod. Viele Christen wollen Sünde allein mit ihren eigenen Motiven stoppen, aber das schaffen sie nicht. Jesus hat alle Sünde am Kreuz besiegt. Der Sieg ist bereits da. Du brauchst nicht mehr zu sündigen. Ich sage dir noch etwas. Sogar Gott kann dich nicht von dem befreien, was du liebst. Wenn du die kurze Befriedigung der Sünde liebst, musst du selbst damit aufhören. Nächste Frage. Denkst du, dass die Christen durch die große Trübsal gehen werden? Antwort: Ja, das glaube ich. Nächste Frage. Als ich 13 Jahre alt war, lud ich Satan in mein Leben ein. Ich habe das bereut. Jetzt will ich Gott einladen. Was muss ich tun? Antwort: Eine sehr gute Frage. Danke fürs Zusenden. Mit all meinem Mitgefühl und meiner Überzeugung im Herzen sage ich dir, du kannst keine Beziehung zu Gott aufbauen, bevor du nicht eine Beziehung zu Jesus hast. Ich weiß nicht, warum du Satan in dein Leben gelassen hast und ich weiß nicht, warum du das nun bereust. Du schriebst nur, dass du es bereust, aber nicht warum. Es kann sein, dass du festgestellt hast, dass das falsch war. Oder vielleicht ist dein Leben ziemlich durcheinander. Ich weiß es nicht. Bereue es, weil du erkennst, dass Gott ein heiliger Gott ist und du ein Sünder bist, der gegen den großen Gott, deinen Schöpfer, gesündigt hat. Wenn dies dein wahrer Beweggrund ist, liegst du richtig. Außerdem musst du begreifen, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, denn wir sind alle nicht perfekt. Und du hast die falsche Seite gewählt. Aber Gott liebt uns so unendlich und leidenschaftlich, dass er all die Strafe für unsere Sünde einschließlich deiner Fehlentscheidung auf Jesus legte. Nun vermittelt Jesus zwischen dir und Gott. Du musst also zu Gott gehen und sagen: Gott, ich danke dir für deinen Sohn Jesus. Ich könnte es nicht wagen, in deine Nähe zu gehen, aber ich glaube an das Opfer Jesu Christi, das er für mich vollbrachte. Ich bereue und widerrufe, was ich mit 13 Jahren tat. Ich wende mich ab von Satan und wende mich dir zu. Dann nimmst du das Opfer Jesu ganz für dich an und glaubst im Herzen, dass er alles für dich getragen hat. Und danach bittest du den Heiligen Geist, dass er dich seinen Weg führt und du gehst in Beziehung mit Gott. Und zum Teufel sagst du: Satan, am Kreuz hat Jesus Christus dich komplett besiegt. Er triumphierte über dich. Du bist ein Verlierer und ein Lügner und ich will dich nicht mehr in meinem Leben haben. Du wirst im Sieg laufen. Danke für diese Frage. Nächste Frage. Warum tötete Petrus Hananias und Sapphira? Antwort: Ich glaube nicht, dass Petrus sie tötete. Du liest etwas in die Bibel hinein, was da nicht steht. Weder Gott noch Petrus töteten sie. Sie töteten sich selbst. Lies die Bibel genau. Nächste Frage. Wenn ich in einer Beziehung lebe, aber ohne Bund, bleibt dann der Heilige Geist in mir? Antwort. Das rate ich allen Menschen, die in einer außerehelichen Beziehung leben. Stellt dem Heiligen Geist eine Frage. Fragt nicht mich. Fragt den Heiligen Geist, ob er glücklich damit ist, dass ihr in einer Beziehung ohne Ehebund lebt. Und er wird zu euch reden. Nächste Frage. Das hier wäre eine gute Frage für Matthäus. Bianca will wissen, was es bedeutet, arm im Geist zu sein. Antwort. Sehr gut, sehr gut. In der Bergpredigt in Matthäus 5 spricht Jesus davon, arm im Geist zu sein. In die heutige Sprache übersetzt, könnte man das so ausdrücken. Gesegnet sind die, die ans Ende ihrer selbst kommen. Menschen, die auf sich selbst schauen und feststellen, Jesus, ich bin eigentlich nichts. Ich kann nichts, ich tue nichts. Das ist Armut im Geist. Sie merken, dass sie außerhalb von Gott absolut nichts sind und nichts tun können. Paulus war extrem arm im Geist. Deshalb konnte er so viel für den Herrn tun. Es entspricht einem totalen geistlichen Bankrott. Da ist man einfach nur arm. Wenn du feststellst, dass du selbst geistlich so arm bist, wird all der Reichtum vom Himmel zu dir kommen. Wie Jesus sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist Armut im Geist. Ich bin gerne total arm im Geist, denn dann habe ich Zutritt zum Himmel. Nächste Frage. Ich denke, es ist Zeit für mich, ein Kind zu bekommen, aber die Ärzte raten mir ab. Was soll ich tun? Antwort. Samantha, ich würde dir gerne raten, aber ich kann nicht. Denn was soll ich dir raten, wenn es nicht deinem Glauben entspricht? Du wirst haben, was dein Herz glaubt und nicht, was dein Herz hofft. Wenn du dir ein Kind wünschst und darauf hoffst, wenn aber die Schwangerschaft risikoreich wäre, weißt du, wenn du wirklich glaubst, ist das alles kein Problem. Aber wenn du keinen wahren Glauben in deinem Herzen hast, kann diese Schwangerschaft sehr schwierig und gefährlich werden. Also Samantha, du musst nach dem handeln, was du in deinem Herzen glaubst, nicht nach dem, was du dir wünschst. Die Bibel sagt, der Glaube ist die Sicherheit dessen, was wir nicht sehen. Deshalb, wenn du wirklich Glauben in deinem Herzen hast, wird alles gut gehen. Sonst folge lieber dem Rat deiner Ärzte. Ich denke, das Beste ist, den Prinzipien des Reiches Gottes zu folgen. Nächste Frage. Kann es sein, dass die Kommunisten Brasilien regieren? Antwort. Das weiß ich nicht. Die Bibel sagt dazu nichts. Frag jemanden, der das weiß. Die Bibel sagt, am Ende der Zeiten wird alles sehr viel böser, mehr weiß ich nicht. Aber du kannst den Heiligen Geist fragen und es mir dann sagen. Nein, sag es mir nicht. Solche Dinge sind mir nicht wichtig. Das Königreich, in dem ich lebe, ist nicht von dieser Erde. Ich lebe in einem anderen Reich. Nächste Frage. Dies ist eine sehr gute Frage, speziell zu der Zeit, in der wir gerade leben. Wie bete ich für Afghanistan? Wenn wir nach Afghanistan schauen, stellen wir fest, dass das, was dort geschieht, wirklich schrecklich ist. Ich denke, das ist meine Meinung, dass das wirklich schlimm werden wird. Ich rechne damit, dass viele Menschen ermordet werden, dass man Frauen und Kinder unterdrücken wird und dass das alles sehr schrecklich werden wird. Ich persönlich denke, dass die Welt das alles leider ignorieren wird. Die Vereinigten Staaten haben hier einen der größten Fehler ihrer Geschichte gemacht. Präsident Biden hat eine sehr schlechte Entscheidung getroffen. Jetzt sind die Folgen schrecklich. Viele Menschen fragen, wie man für Afghanistan beten kann. Das ist eine sehr gute Frage. Schauen wir, ob uns die Bibel lehrt, für Situationen wie diese zu beten. Den einzigen Beweis, den ich finde, dass man für Regierungen beten soll, ist in 1. Timotheus 2, wo Paulus dazu auffordert, für Könige und Machthaber zu beten. Der dahinter steckende Wunsch ist, dass die frohe Botschaft in Frieden verkündet werden kann und alle Menschen errettet werden. Paulus bittet die Christen nie darum zu beten, dass all das Durcheinander in der Welt von Gott beseitigt und gelöst wird. Es tut mir leid, wenn ihr damit nicht einverstanden seid, aber ich sehe Gott aus der Sicht des neuen Bundes. Ich kann nicht hergehen und 3 Tage fasten und meinen, dass ich Gott mit meinem Fasten dazu bewegen kann, dass er eingreift. Du kannst weder Esther noch Daniel noch sonst jemanden aus dem Alten Testament als Vorbild nehmen. Wir leben im neuen Bund. Gott geht mit den Menschen jetzt nicht mehr so um, wie er es vor dem Kreuz tat. Deshalb funktioniert es nicht, ein Beispiel aus dem Alten Bund zu nehmen und es auf die Situation in Afghanistan anzuwenden. 2. Chronik 7,14 trifft auf uns nicht zu. Das war im Alten Bund. Ich sehe das so. In Afghanistan muss das Evangelium verkündet, mit Kraft und Autorität verkündet werden. Und dadurch müssen die Herzen verändert werden. Alles andere wird nichts bringen. Schaut, wenn wir nur für Afghanistan beten, ändert sich dann die Lage dort? Darf ich euch was sagen? Ich habe eine Freundin. Ich war mit ihr 1983, 84 in der gleichen Gemeinde. Sie ist Engländerin. Ihr Mann ist Österreicher. Sie waren sehr lange Missionare in Afghanistan. Sie mussten irgendwann gehen. Heute leben sie in Australien. Aber sie kennen die Situation dort in Afghanistan. Sie schickten mir vor 2 Tagen diesbezüglich eine E-Mail. Ich erkläre euch nur, wie ich persönlich denke. Wir können Gott nicht davon überzeugen, in einer Nation einzugreifen und das Problem zu lösen. Wir können Gott nicht überzeugen, denn Gott hat Afghanistan und auch die restliche Welt den Menschen in ihre Verantwortung gegeben. Er greift jetzt nicht ein, weil wir versuchen, ihn zu überzeugen. Also, bricht mein Herz, wenn ich an die Situation in Afghanistan denke? Ja. Was ist die Lösung? Nicht Gott, sondern das Volk Gottes. Viele mögen es nicht, wenn ich das sage. Die Hoffnung für Afghanistan ist nicht Gott. Gott hat am Kreuz alles getan, was er tun konnte. Ich gebe euch ein Beispiel. Viele, viele Menschen haben für die armen und missbrauchten Kinder in Brasilien gebetet. Sie haben wirklich gebetet. Sie sitzen zu Hause und beten für diese Kinder. Und Gott antwortet: Warum sitzt ihr zu Hause und versucht, mich davon zu überzeugen, etwas für diese Kinder zu tun? Ich sah, was ich sah hier in Brasilien, und ich habe nicht die ganze Welt aufgefordert, in Fürbitte für diese Kinder in Brasilien zu gehen. Aber ich erlaubte meinem Herzen berührt zu werden und wurde selbst tätig. Ich gab jeden Cent, den ich hatte, um das erste Heim in Brasilien zu bauen. Und heute haben wir eine große Organisation, die Waisenhaus um Waisenhaus baut, Brazilian Kids Care. Und es werden immer mehr Kinder gerettet. Begreift, dass das Evangelium Afghanistan erreichen muss. Also müssen wir beten: Herr, sende Erntearbeiter in das Feld von Afghanistan. Wie viele von uns sitzen zu Hause und fragen, wie man für Afghanistan beten soll, aber wer ist bereit, sich von Gott dorthin senden und sich vielleicht von Muslimen für das Evangelium umbringen zu lassen? Horcht auf mich, ich meine das sehr ernst. Jeder, der für Afghanistan beten will, aber nicht bereit ist, dorthin zu gehen, ist ein Heuchler. Wenn du nicht bereit bist, die Lösung zu sein, bete nicht. Das ist Heuchelei, die wir heute in der christlichen Welt haben. Gott, du warst in Afghanistan, aber ich sitze schön zu Hause in meinem schönen Haus. Viele sind nicht bereit, ihren Preis zu zahlen. Das ist Heuchelei. Das ist genauso wie mit den Kindern von Brasilien. Also, wenn ich für Afghanistan beten will, muss ich bereit sein, dorthin zu gehen und das Reich Gottes zu predigen. Wenn du wirklich bereit bist zu gehen, dann bete: Heiliger Geist, zeig mir, wie ich gut und richtig für diese Nation beten kann. Es ist Zeit für uns Christen zu handeln. Wir dürfen uns nicht länger hinter netten religiösen Gebeten verstecken. So, jetzt habt ihr meine Meinung gehört. Ich glaube, dass dies das Herz Gottes ist. Wisst ihr, wenn euer Herz für etwas zerbrochen wird, wird der Heilige Geist euch in die richtige Art von Gebet führen. Glaubt mir, wenn die Welt schlimmer wird, muss das Licht umso heller scheinen. Ich bin überzeugt, dass mitten in Afghanistan ein Licht scheinen wird, das heller ist als alle anderen. Ja, mein Freund, warte nicht auf ein Wunder, sei das Wunder. Ich sage euch was: Gott tut etwas. Seid ein Teil davon. Nächste Frage. Viele Personen fragen das: Wie helfe ich meinem Ehepartner, wenn er ein Paniksyndrom hat? Ich denke, Gott möchte, dass er manches ausspricht. Antwort: Leute, was für uns Christen häufig am schwersten zu akzeptieren ist, ist, dass wir niemanden verändern können. Besonders trifft das auf Ehepartner zu. Du kannst deinem Partner nur helfen, wenn er das möchte. Wenn dein Gegenüber nicht von Angst befreit werden will, kann ihm niemand helfen. Auch Gott nicht. Das Erste, was du also klar kriegen musst, ist: Möchtest du deinen Ehepartner verändern oder möchte er sich selbst verändern? Wir als Ehepartner sorgen uns häufig sehr um unsere Partner, die Angst haben. Ich verstehe das. Aber du musst dich fragen: Sorge ich mich um den anderen, weil seine Ängste mir auch Angst machen? Denn es ist schwer, jemanden zu ertragen, der vor allen möglichen Angst hat. Oder wünsche ich meinem Ehepartner von ganzem Herzen, dass er Befreiung erfährt, weil mein Herz durch Mitgefühl für sein Leid zerbrochen ist? Das Motiv, dass es für dich schwer auszuhalten ist, ist komplett falsch. Zunächst also musst du dein Herz von Gott konfrontieren lassen und schauen, was dein Motiv ist. Dann musst du fragen, ob dein Partner überhaupt frei werden will. Wenn er das will, gibt es Freiheit in Christus. Das ist die einzig wirkliche Freiheit. Dann soll dein Ehepartner all seine Angst und Panik an Jesus übergeben. Macht Christus zum Herrn und tut, was er klar aufgetragen hat, dass wir tun sollen. Habt vor nichts Angst. Nichts, nichts, nichts. Aber bringt eure Bitten mit Dank vor Gott und dann wird der Friede Gottes eure Herzen erfüllen. Wenn dein Ehepartner wirklich frei werden will, dann sucht im Internet meine Predigt, die schon tausende Leben auf der Welt verändert hat, die Angst überwinden. Sie ist kostenlos, du findest sie auf meinem Podcast. Ich habe eine Freundin, die immer vor allem Angst hatte. Sie hörte diese Predigt an und wurde komplett verändert. Sie war erst da und verbrachte eine Woche in meinem Haus. Und ihr Ehemann dankte mir, er hat nun eine Frau, die frei ist und nicht mehr vor allem Angst hat. Nächste Frage. Wie fastet man? Antwort. Das beantworte ich ganz schnell. Wenn es Essen gibt, mach deinen Mund zu. So fastest du und verbringe viel Zeit mit Jesus. Nächste Frage. Ich kann keine Kinder kriegen. Was soll ich tun? Antwort. Ich habe bestimmt 100 Frauen gesehen, die nicht schwanger werden und Kinder bekommen konnten. Wir haben beide einen Freund im Süden Brasiliens. Sie waren beide nicht fähig, Kinder zu zeugen. Heute sind sie frei. Ich habe einen Freund, der Bole ist und jetzt in der Schweiz lebt. Sie haben 7 Jahre lang probiert, Kinder zu bekommen. Medizinisch war es unmöglich. Jetzt haben sie 2 Töchter. Es ist ein Gottfakt und kein Versprechen. Warum? Gott sagt, dass wir mit allen Segnungen der Himmelswelt gesegnet sind. Das ist ein Gottfakt. Die Bibel sagt auch, dass die Kinder ein Segen Gottes sind. Wenn die Kinder ein Segen sind und Gott uns mit allen Segnungen gesegnet hat, als Tatsache, heißt das, dass Kinder ein Gottfakt sind. Aber es gibt auch ein Versprechen. Das Versprechen ist, ich werde Unfruchtbarkeit von euch fernhalten. Es ist ein Versprechen und eine Tatsache. Gott will nie, dass wir unfruchtbar sind und keine Kinder bekommen können. Die Freundin, die aus Polen ist und jetzt in der Schweiz lebt, hat ihr Herz überzeugt. Und schon konnte sie schwanger werden. Gott möchte, dass du schwanger wirst. Überzeuge dein Herz, dass du schwanger werden kannst. Jesus hat das am Kreuz vollbracht. In der Autorität des Heiligen Geistes setze ich jetzt jeden Mann und jede Frau frei, die das hören und keine Kinder bekommen können. Ich befehle der Unfruchtbarkeit zu gehen. Ich befehle, dass du schwanger wirst mit deinem wunderbaren Ehepartner. Nächste Frage. Jemand fragt, ob wir einer Gemeinde oder einer Person den Zehnten geben sollen. Antwort. Gebt keinen Zehnten. Das macht Jesus sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Denn dann lebst du ein Gesetz und nicht im neuen Bund. Das Herz des neuen Bundes ist überfließende Großzügigkeit. Das hat nichts damit zu tun, 10% zu geben. Also, bitte den Herrn, dein Herz in eine äußerst großzügige Position zu verwandeln. Entscheide dich, sehr großzügig zu geben. Und dann bitte den Heiligen Geist, dich zu leiten, wohin du dein Geld geben sollst. Wenn du Teil einer Gemeinde bist, die Ressourcen braucht, um Veranstaltungen und Events zu finanzieren und du möchtest daran gern teilnehmen, sollst du nicht nur nehmen, sondern auch geben. Als ich Gemeinden leitete, sagten die Leute oft, dass sie gern ein Gemeindehaus oder irgendwelche Aktivitäten haben wollten. Ich habe dafür nicht die Verantwortung übernommen. Ich sagte, dann müssen wir das gemeinsam zahlen. Das ist alles. Entweder tragen wir alle dazu bei, oder wir haben es eben nicht. Ganz einfach. Jetzt sage ich euch, wohin ich mein Geld gebe. Ich gebe großzügig an Missionen. Außerdem spende ich großzügig an Dienste, die mein Leben mitgestaltet und berührt haben. Damit meine ich ein paar Personen, die dazu beigetragen haben, mein Leben wunderbar zu verändern, und ich gebe den Armen. Daneben lasse ich mich vom Heiligen Geist leiten. Kürzlich befahl er mir, gib diesen Leuten 10.000 Reais. 10.000 Reais ist eine Menge Geld für mich. Ich bin kein Mann, der ein großes Einkommen bezieht. Aber wenn der Heilige Geist mir etwas befiehlt, diskutiere ich nicht und ich frage auch nicht nach. Ich handle sofort. Denn je mehr ich frage, desto stärker kommt mein fleischliches Denken durch. Wir haben bei 2 Missionen Verpflichtungen übernommen. Der Gewinn aus meinen Büchern zum Beispiel kommt entweder den Armen in Brasilien oder den Missionen zugute. Ich habe mich verpflichtet, das zu tun. Aber ich habe keine Verpflichtung, 10% von allem zu geben. Ich bin aber verpflichtet, großzügig zu sein. Nächste Frage. Das ist eine gute Frage. Vielleicht betrifft das mehrere Leute. Also, ich gehe in eine Gemeinde, die nicht den neuen Bund predigt. Jede Predigt ist eine Tortur für mich. Was soll ich tun? Es ist sehr einfach. Entweder durchlebst du diese ständige Tortur und dankst Jesus dafür, oder pack deine Sachen und geh. Wenn du dich entscheidest, dort zu bleiben, weil du denkst, Gott möchte dich dort gebrauchen, dann beschwere dich nicht. Dann übe keine Kritik und danke Jesus, dass du diese Tortur durchleiden darfst. Es ist inkonsequent zu glauben, dass Gott dich dort gebrauchen will und dich zugleich ständig darüber zu beschweren. Wenn Gott möchte, dass du dort bleibst, dann danke ihm, dass du durch diese Tortur gehen darfst. Wenn du nicht sicher bist, dass Gott dich dort haben möchte, entscheide dich zwischen Tortur oder Freiheit. Es ist deine Wahl. Nächste Frage. Wie kann ich Gott gefallen? Antwort. Ich bräuchte Zeit, um diese Frage zu beantworten. Ich habe ein Seminar darüber gehalten. Das sind viele Stunden mit Lehre. Ich denke, das ist auf dem Podcast. Es gibt viele Möglichkeiten, Gott zu gefallen. Die Bibel spricht viel darüber. Sucht euch dieses Seminar und verändert euer Leben. Nächste Frage. Wie wird man für die EPS ausgewählt? Antwort. Letztes Jahr haben sich 600 Leute angemeldet. Wir haben davon 90 ausgewählt. Also sind 510 Menschen sauer auf mich. Nein, nicht alle, aber einige. Es gibt 2 Möglichkeiten. Du bist ein geistliches Kind von mir, dann wirst du automatisch angenommen. Zweitens, das Einzige, was du tun kannst, ist, dich anzumelden. Was wir machen, wir wählen sehr sorgfältig aus und beten über jede einzelne Anmeldung. Und dann wählen wir aus. Unser Ziel ist, diese intensive EPS in ganz Brasilien zu vervielfachen. Das ist der Wunsch unserer Herzen. Wir werden niemandem eine Garantie ausstellen, dass er zur EPS kommen kann. Diese Schule ist so radikal kraftvoll. Ich garantiere euch, dass dies das Radikalste ist, was ihr jemals erlebt habt. Wer das nicht erlebt, dem gebe ich sein Geld zurück. Deshalb kann dies keine große Schule sein. Natürlich könnte ich eine Schule mit 500 Schülern eröffnen, aber das ist nicht das Ziel. Sie muss klein sein, damit wir mit den Leuten durch die Kraft des Heiligen Geistes interagieren können. Das ist ja nicht nur Lehre. Die Menschen denken, da steht Reinhard und lehrt halt. Aber so ist das nicht. Das ist nur ein Teil des Ganzen. Der größere Teil ist eine Begegnung mit dem Heiligen Geist, die dein ganzes Leben verändert. Es ist also Praxis, Erfahrung, Zugang zum Himmel und zu den Engeln. Deshalb kann ich diese Schule nicht mit einer großen Menge Leuten durchführen. Ihr müsst euch also einschreiben und wir werden sorgfältig prüfen und auswählen. Nächste Frage. Es gibt viele Menschen, die Fragen bezüglich Kirche und Gemeinde stellen. Antwort. Ich habe ein Seminar gehalten, das Kirche ohne Religion heißt. Das sind 5 Einheiten zu je einer halben Stunde. Das ist eine Menge Inhalt. Ich lehre dort sehr klar, wie die Kirche aussehen soll. Wir haben eine Gruppe Leute angestellt, die dieses Seminar mitfilmten und aufnahmen. Dieses Seminar ist locker einige tausend Reais wert. Aber ich wollte, dass es erschwinglich ist und nur die Kosten deckt. Ich denke, es kostet 260 Reais. Das ist wirklich billig. Warum mache ich es so günstig? Weil ich möchte, dass jeder, der sich wirklich damit auseinandersetzen will, das auch tun kann. Ich möchte nur, dass die Kosten gedeckt sind. Ihr bekommt diese Aufnahmen auf meiner Website. Reinhard Hirtler, zusammengeschrieben.com. Und ich bete und schaue, ob es möglich ist, ein monatliches Live-Mentoring zu beginnen für Menschen, die Hauskirchen aufbauen wollen. Ich möchte euch gern helfen und euch Rat geben, was ihr machen könnt. Ich habe den Wunsch, das zu tun, aber momentan habe ich dafür keine zeitliche Ressource. Aber ich bin ernstlich vor dem Herrn und faste und bete auch, um zu erfahren, ob ich das machen kann. Hört, es ist schockierend. Die heutige Kirche hat keine Chance zu überleben. Glaubt mir, sie hat keine Zukunft. Sie wird geschlossen werden. Wir müssen überdenken, wie die Gemeinde Jesu Christi sein soll. Ich habe dieses Brennen schon sehr lange in meinem Herzen und ich habe es ertragen. Aber im Jahr 2020 benutzte mich Gott in der deutschsprachigen Welt, mehr als 100 Hauskirchen aufzubauen. Das ist unglaublich. Wie kann Gott diesen kleinen Österreicher benutzen, überall in Deutschland Hauskirchen zu bauen, in Häusern, und sie wachsen und gedeihen? Ich überlege also, wie ich diese Menschen unterstützen kann, damit wir nicht nur kleine Clubs in den Häusern werden, sondern wirklich lebendige Organismen, die die Güte Gottes in der Welt zeigen. In der Schweiz und auch anderswo in der Welt werden überall kleine Gemeinden in den Häusern aufgebaut. Ich bete und sage zu Gott: Herr, ich möchte diese Menschen unterstützen. Fülle mich mit deiner Offenbarung, damit ich weiß, wie ich es durchführen kann. Ihr könnt mich im Gebet erinnern und auch beten. Wann immer ihr an mich denkt, sagt das zu Gott: Herr, gib ihm Offenbarung deines Willens, damit er weiß, wie er diese Unterstützung für Hauskirchen umsetzen kann, damit er in dem läuft, was du möchtest, Herr. Ich bete immer Kolosser 1, 9 bis 11. Betet das für mich, damit ich auf dem Weg gehen kann, den Gott von mir möchte. Das ist mein tiefes Herzensverlangen. Denn es geht nicht darum, dass ihr euch wöchentlich in irgendeinem Haus versammelt und dann wieder heimgeht und nicht einmal wirklich Gemeinschaft und Beziehung hattet.